WDR 3 Hörspiel. Und dazu begrüßt sie Dominik Josic. Herzlich willkommen. Gehe nie mit einem Fremden mit. Diese Warnung haben Sie früher als Kind sicherlich mehrfach gehört. Und so ist es auch Larissa ergangen, unserer Hauptfigur im heutigen Hörspiel. Auch sie wurde als Kind von ihren Eltern mit viel Fürsorge aufs Leben vorbereitet. Aber wie das so ist, wenn man älter wird und irgendwann selbst erwachsen ist, man möchte eigene Erfahrungen sammeln. Und deshalb geht Larissa mit einem fremden Mann mit nach Hause. Es ist ein One-Night-Stand, der für sie erstmal wie ein romantischer Traum beginnt. Sie scheint alles richtig gemacht zu haben. Der Morgen in den Armen und in der Wohnung des Unbekannten beginnt wahnsinnig romantisch. Der Fremde wirkt sehr vertraut, wie der perfekte Ehemann. Aber als er die Wohnung kurz zum Brötchen holen verlässt, beginnt ein Albtraum. Und der hängt damit zusammen, was Larissa mit anhören muss. Mutter? Mama, ich bin zurück, zurück. Wie war's mit Iliana? Hat alles geklappt? Mama? Bist du da? Lies den Brief. Bitte was? Was? Dazu müsste man natürlich die Augen aufmachen. Welchen Brief? Den Abschiedsbrief, du Trottel, auf dem Sideboard. Ach, mein lieber Junge. Ich war so schwach in den letzten Stunden. In den letzten Stunden meines Lebens warst du nicht an meiner Seite. Das ist schade. Diese Betreuerin, die du mir aufgenötigt hast, eine Katastrophe. Das sage ich nur, damit du sie nicht auch noch weiterempfiehlst. Ich starb allein, obwohl man liebende Mutter war, obwohl man sogar seinen Stolz beiseite geschoben, den über alles geliebten Sohn um Hilfe gebeten. Doch ich habe dafür gesorgt, dass du leer ausgehst. Dann wirst du vielleicht auch erleben, wie es ist, sich nicht beruhigt in ein weiches Kissen zurücklehnen zu können und nicht mit einem Lächeln zu sterben. Mama! Schönen guten Morgen. Ihr hört Sebastian Winkler und die Frühaufdreher. Und wenn ich euch was raten darf, bleibt an so einem ekelhaft regnerischen Tag wie heute doch einfach im... Mama? Hier bist du. Wo soll ich denn sonst sein? Ich wollte dich gerade wecken. Ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, die du besorgen müsstest. Ich muss sofort los. Sofort. Das mache ich später, mache ich das. Wann später? Auf dem Rückweg. Und bis dahin soll ich verhungern? Da ist noch genug. Genug ist noch da. Heute wird es nicht so spät. Ich nehme die Liste einfach schon mal mit. Dazu muss ich dir aber was sagen. Sonst machst du wieder alles falsch. Die Ohrenzeugin. Kriminalhörspiel. Von Anja Herrenbrück. Familiensekretariat, da ist es. Okay. Das ist die Mailbox des Familiensekretariats Goat. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht oder schreiben Sie eine E-Mail an info@fs-goat.de. Ich melde. Dann, liebe Frau Groth, ich brauche Unterstützung bei allen Angelegenheiten, die für meine Mutter zu regeln sind. Sie ist Anfang 70, sie ist eine sehr empfindliche Person. Ich weiß nicht, ob sie mitmachen wird. Vielleicht kann man ein Probetreffen vereinbaren. Über eine Antwort freue ich mich. Mit freundlichen Grüßen, Jens Lessing. Ja. Wie fühlst du dich? Hunger. Das ist besser, als ich dachte. Sag mal, wie heißt du noch gleich? Leo. Du warst dir gerade nicht sicher, ob ich das wirklich nicht mehr weiß. Doch. Wie kommt denn jetzt das Essen zu uns? Ich habe einen Nahrungsmitteldrucker. Oh. Leo, der Typ aus einer fernen Galaxie, hat wohl im dritten Semester in Erdlingskunde nicht aufgepasst und vergessen, dass man für Frauen, die man abends aus dem Club abgeschleppt hat, zum Bäcker geht. Um sie nicht zu verängstigen. Oh Mist, ich muss kurz mal los. Sag mal, wer bist du in Wirklichkeit? Rate mal. Auf jeden Fall nicht besonders arm, wenn ich mich hier so umschaue. Und wer bist du? Du lenkst ab. Also ich baue Dinge. Bist du Architekt? Sowas Ähnliches. Hast du reiche Eltern? Du bist dran. Ich mag Frühstück im Bett. Typen mit blauen Augen. Margariten, Nordfrankreich. Was noch? Ach genau, ich habe ein gut laufendes kleines Familiensekretariat. Bist du verheiratet? Nein. Ich entlaste Leute, die schon von ihrem eigenen Leben überfordert sind und alte Eltern haben. Ah, au. Und wer kümmert sich um dich, wenn du Kopfschmerzen hast? Ja, ich dachte, du. Stand das nicht in der Jobbeschreibung? Oh, sorry. Ich hab gedacht, ich hab das lautlos. Ja? Bist du etwa mit dem Typen mit? Ja. Dem Pinguin-Tänzer? Oh. Nächste Frage, Tom. Ist der Typ gerade anwesend? Jo. Und, alles okay? Mhm. Na dann genieß das mal. Jupp. Du meldest dich, sobald es geht? Ja. Wen speist man denn mit so kurzen Antworten ab? Den Ex. Ah, sowas hast du natürlich auch. Der ist aber sowas von Ex. So, jetzt habe ich aber richtig doll Hunger. Nicht aus dem Bett schubsen. Ich gehe freiwillig. Soll ich irgendwas machen, wenn du weg bist? Kaffee oder so? Sagst mal wie und wo? Liegen bleiben. Auf gar keinen Fall anziehen. Na gut. Überredet. Und nicht mit Ex-Freunden telefonieren. Echt jetzt? Bis gleich. Das war schneller als erwartet. Tom, der ist so unglaublich. Also das hatte ich wirklich noch nie. Vorsicht, ich habe auch Gefühle. Ja, aber doch nicht mehr solche. Also, raus damit. Ich hätte nicht gedacht, dass mir sowas mal passiert. Der ist richtig, richtig eingeschlagen bei mir. Der ist süß und witzig und der macht alles für mich. Ja, wunderbar. Wo bist du jetzt? Zeit auf einen Kaffee? Seine Wohnung ist ein Traum. Hier bleibe ich. Wo wohnt er denn? Irgendwo im Glockenbachviertel. Vermutlich. War nicht so weit vom Club. Irgendwo. Ich habe doch gestern keine Straßenschilder mehr lesen können, Tom. Wo ist er denn jetzt, dein Adonis mit der tollen Wohnung? Er holt Frühstück. Du bist leichtsinnig, meine Liebe. Jetzt sei nicht so misstrauisch. Einfach so mitzugehen. Er könnte auch ein Triebtäter sein. Ein Mörder, ein Folterer, ein... Er ist ein Frühstückholer, Tom. Das sind die Guten. Kommt schon zurück. Pass auf dich auf. Immer. Hey, aber nicht, weil du es so willst. Doch, ich will das so. Will das so. Oh, das wird dir plötzlich ein, ja? Das glaube ich dir nicht. Deine Frau macht dir Druck. Hör doch mal. Nur einmal. Wieso hast du dich denn gar nicht mehr gemeldet? Wieso hast du diese Handschuhe an? Ich muss etwas abholen. Etwas abholen und schätzen lassen, was hier davon ist. Ich laufe heute einfach mal den Tag über mit dir mit und guck, was du so treibst. Das soll ich einfach ignorieren? Geh raus! Soll ich richtig wütend werden? Soll ich das so richtig wütend werden? Hab ich nicht an der Wahl? Ich will es nicht. Aber es funktioniert immer bei dir. Nein! Es funktioniert nicht! Ich hab den Kanal gestrichen! Voll! Hab ich den! Du verpisst dich jetzt! Jetzt sofort! Verpisst du dich oder ich mach dich kalt! Lass mich los! Raus mit dir! Raus! Geh raus! Larissa, jetzt musst du mal allein klagen. Tom. Was? Hat er die falschen Semmeln mitgebracht und ist jetzt nicht mehr dein Traummann? Tom, hier in der Wohnung ist gerade was passiert. Wegen Backwaren? Bitte, bitte hör auf damit, es ist wirklich wahr. Ich habe hier gelegen und dann kam jemand rein. Wo rein? In die Wohnung. Naja, der Pinguin. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe nur was gehört, niemanden gesehen. Okay, was hast du gehört? Sie haben gestritten, ziemlich laut. Und dann, also ich glaube, sie haben gekämpft. Wen meinst du mit sie? Da war ein Mann und eine Frau, die wollte nicht, dass er sie verlässt, irgendwie sowas. Und dann habe ich die Wohnungstür gehört. Es ist still nebenan, ich glaube, da ist jetzt niemand mehr. Wo genau bist du denn? Adresse? Das weiß ich doch nicht. Kannst du dich anziehen? Ja, meine Sachen liegen vor dem Bett. Na, dann mach das. Du, ich warte. Sprich weiter. Also Vorschlag, ich finde, du guckst jetzt erstmal, was da los ist. Ja. Bist du angezogen? Ja. Na dann mal los. Ich mache jetzt die Tür zum Wohnzimmer auf. Tom, da liegt jemand. Was? Da liegt jemand. Na dann geh hin. Ich trau mich nicht. Ich bin hier am Telefon. Vorwärts. Wer liegt da? Eine Frau, sie... Leg das Telefon hin. Guck, was mit ihr ist. Na gut. Da ist kein Puls. Sie ist tot. Ruf sofort Krankenwagen und Polizei. Wohin? Wie wohin? Ich weiß doch nicht, wo ich bin. Raus aus der Wohnung. Guck, in welcher Straße du bist und welche Hausnummer. Dann rufst du Hilfe. Sofort. Und gehst nicht wieder zurück ins Haus. Ich leg jetzt auf und ruf dich in 5 Minuten wieder an. Lass mich nicht allein. Du sollst einfach nicht mit fremden Männern mitgehen. Ach, Tom. Hey, Larissa. Leo, woher? Ich war Frühstück holen. Hier. Die Schlange war lang. Ich muss weg. So plötzlich? Ja. Tschüss. Was ist los? Leo, ich... Da ist... In der Wohnung... Das ist aber schade. Was? Dass du wieder angezogen bist. Ja, doof. Ich muss los, sorry. Wollen wir wenigstens noch Nummern austauschen? Oh, ich muss da rangehen. Ich melde mich bei dir. Wie denn? Ach so, ich weiß ja, wo du wohnst. Wirklich, ich muss jetzt schnell... Larissa! Na komm, geh ran. Ja? Hast du die Polizei angerufen? Er ist aufgetaucht. Wie? Auf der Straße mit einer Tüte vom Bäcker. Ich habe ihn stehen lassen. Ich stehe total unter Schock. Ich zitter am ganzen Körper. Ruf die Polizei sofort. Dann geh doch einfach mal aus der beschissenen Leitung, du Depp. Sie haben im Schlafzimmer im Bett gelegen, als 2 Personen das Wohnzimmer betraten. Ja. Sie haben gehört, wie die Personen sich gestritten haben. Sie können nicht genau sagen, worum es ging, aber aller Wahrscheinlichkeit nach war es ein Beziehungsstreit. Ja. Dann hörten Sie ein bisschen Gerumpel und dann die Wohnungstür. Sie haben das Schlafzimmer erst verlassen, als es im Nebenzimmer ruhig war. Ja. Warum sind Sie nicht rausgekommen und haben geguckt, wer streitet? Ich war nackt in einer fremden Wohnung. Sind Sie das oft? Ich bin keine Prostituierte. Fragen Sie Leo. Die Wohnung gehört keinem Leo. Doch, natürlich. Schauen Sie doch mal bitte. Kennen Sie diesen Mann? Den da oben? Ja, der da auf dem roten Teppich. Meinen Sie den Ministerpräsident? Nein, der andere Schnösel natürlich, der daneben. Keine Ahnung, sein Chauffeur? Vielleicht nehmen Sie das hier ein bisschen ernster. Jetzt sagen Sie mal, verdächtigen Sie mich? Natürlich. Ich bin Zeugin. Ich habe das gemeldet, mir geht's nicht besonders gut. Das ist Herr Dr. Andreas Herder, Staatsminister der bayerischen Staatsregierung. Aha. Waren Sie mit dem Staatsminister im Bett? Nein, der fehlt mir noch in meiner Sammlung. Warum machen Sie das? Es tut mir leid. Übersprungshandlung. Schauen Sie sich das Foto an. Hm. Ja, mei, gut aussehender Typ. Sollten Sie mit dem was haben, Frau Groth, dann rate ich Ihnen, mir das zu sagen. Das ist kein netter Mann. Ich kenne den nicht. Naja, Fakt ist, Sie waren in der Wohnung. Wie sind Sie in die Wohnung reingekommen? Mit einem Schlüssel. Sie hatten einen Schlüssel? Na, der Mann, der wohl mal gesagt hat, dass er da wohnt. Der mysteriöse Leo. Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt, in einem Club. Das war ein One-Night-Stand. Vielleicht heißt er gar nicht Leo. Sie haben keinen Kontakt, keine Nummer, keinen Nachnamen, nichts. Leider nein. Ihre Fingerabdrücke sind auf der Leiche. Ich habe Ihren Puls gemessen. Es tut mir leid. Sie müssen die Nacht hier bleiben. Oh. Und dann wird es auf eine U-Haft mit Fußfesseln hinauslaufen. Den Kuchen habe ich durch die halbe Stadt gekurft. Die halbe Stadt. Probier ihn mal. Bah, das sieht man schon, dass der viel zu süß ist. Würde gern was mit dir besprechen, Mutter. Besprechen. Gott sei Dank, dass diese Elena weg ist. Sie hieß Iliana. Die hat sogar den Haustürschlüssel eingesteckt. Versehentlich. Ah. Trotzdem gut, dass du nicht allein warst, während ich... Jetzt will sie ihn schicken. Na siehst du. Und jetzt probier doch mal ein kleines Stück. Probier mal. Ein Schlüssel im Kuvert und die Adresse obendrauf. Eine bessere Einladung zum Einbruch gibt's ja wohl nicht. Dann schickt sie es eben per Einschreiben, schickt sie's. Damit ich den ganzen Tag zu Hause sein muss und drauf warten? Dann lagern sie es auf der Post. Ja, da lagert es dann und jemand sieht umso mehr, dass ich gar nicht zu Hause bin. Und dass da ein Schlüssel im Paket ist. Unwahrscheinlich, Mutter. Ich bin ja auch noch da. Ich würde jetzt gern mal auf die Sache von eben zurückkommen. Würde ich gern mal. Sie wird den auf keinen Fall schicken, Jens. Auf gar keinen Fall. Okay. Wenn ich schon dieses Okay höre, in diesem Ton... Du fährst hin und holst ihn. Ich fahre nicht nach Rumänien für einen Schlüssel, fahre ich nicht. Bist du Fahrer oder nicht? Fahr hin und hol ihn. Ich mache mir einfach ein Duplikat von deinem. Damit in irgend so einem heruntergekommenen Ostblockland jemand rumsitzt mit dem Schlüssel zu meinem Hab und Gut? Mutter, bitte, das ist... Und wenn diese Elena... Iliana... Wenn die irgend so einem Verbrecher, der ihr schöne Augen macht, wenn sie ihm verrät, was bei mir zu holen ist... Das sind reine Fantasien, Fantasien sind das! Ich brauche einen Schluck Wasser... Ich brenne wieder so innerlich. Hier, bitte. Kommt es wieder häufiger, Mutter? Helfen die Tabletten nicht mehr? Gewöhn dir dieses Mutter ab. Es hat einen furchtbaren Unterton. Du wirst mir sowieso irgendwann in den Rücken fallen. Wie kommst du darauf? Ich brauche dich jetzt, todkrank wie ich bin. Natürlich. Schließlich kannst du dir nur deshalb leisten, nichts Großes aus deinem Leben zu machen. Du musst bloß auf das Geld warten. Hör bitte auf damit, hör auf. Es gibt keinen Grund, nicht dankbar zu sein. Wie war die Nacht? Ich will in mein eigenes Bett. Ich möchte, dass Sie sich ein paar Stimmen anhören. Sagen Sie mir, ob Ihnen eine davon bekannt vorkommt. Gut, kann ich dann gehen? Schneeverwehungen am nächsten Wochenende in New Orleans. Was ist das? Eine männliche Stimme. Was ist denn das für ein Text? Das sind Sally Tomatoes Wetterberichte. Frühstück bei Tiffany's, mein Lieblingsfilm. Das lasse ich immer alle davon. Ja, ich kenne den Film. Genauso sieht der aus. Wie? Neuer Staatsminister gestern auf dem Bild. Wie George Peppard in dem Film. Der Schriftsteller. Schnöselig. Haben Sie das nicht sogar gesagt? Konzentrieren Sie sich auf die Stimme. Schneeverwehungen am nächsten Wochenende in New Orleans. Wollen Sie mehr von dem hören? Es könnte sein. Sicher? Aber so ungefähr kommt es schon hin. Ich spiele Ihnen zum Vergleich den nächsten vor. Schneeverwehungen am nächsten Wochenende in New Orleans. Sie wollten mir doch einen zum Vergleich vorspielen. Ja. Was sagen Sie? Aber das ist er doch wieder. Nein, das ist ein anderer. Dann ist er halt sehr ähnlich. Der könnte es jedenfalls genauso gut gewesen sein. Mhm. Und der? Schneeverwehungen am nächsten Wochenende in New Orleans. Es könnten alle drei gewesen sein. Keine Präferenz für einen der drei? Nein. Komm rein, bevor dich jemand sieht. Hi. Füchschen. Lange her. Andreas Herder, unverändert. Grüß Gott. Was ist? Ist das alles hier schon das Erbe vom Herrn Papa oder verdient man beim Staatszirkus so? Also das, das Haus gehört meiner Frau, um genau zu sein. Glück gehabt. Moment mal. Der Herder an die Schwarm aller Mädchen, Stadehandseidel-Stipendiaten. Er ist es wirklich. Jetzt komm doch schon rein. Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Lass es mich noch eine Sekunde genießen. Du brauchst mich. Och, Michaela, kannst du damit aufhören? Gut. Sieh mal, wie schnell wir das Füchschen eliminiert haben. Kommen wir zum Eigentlichen. Wir haben der Zeugin den Wetterbericht für Sally Tomato von verschiedenen Männerstimmen vorgespielt, einschließlich deiner. Mhm. Was kam raus? Tja, wenn ich deine Aufmerksamkeit jetzt noch einmal ein bisschen steigern dürfte... Andreas Herder, du bist verdächtig, den Mord an Oda Olszewski begangen zu haben. Du hast das Recht, die Aussage zu verweigern und... Scheiße, wie geht's weiter? Das ist doch überhaupt nicht der richtige Text. Das ist egal, das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ich mochte deinen guten Humor schon immer. Lüg nicht. Du kannst dich nicht mal richtig an mich erinnern. Aber sicher doch. So rote Haare vergisst man noch nicht. Und die feuchtfröhlichen Abende damals in Wildbad Kreuth. Bevor es zum schrecklichen Drechsel kam. Also... Nicht entlastet. Naja. Geht so. Aber die Stimmprobe, ich... Was soll ich dir noch geben? Ich habe kein richtiges Alibi. Ich war hier und habe gearbeitet. Ich wollte mal nicht am Wochenende ins Büro. Und irgendwann am Vormittag habe ich mit Greta geskypt, aber... Wer ist Greta? Hast du nicht recherchiert? Ich frage dich. Wir haben letzten Monat geheiratet und wir haben Flitterwochen in Frankreich gemacht. Ich musste bloß früher zurück. Um lieber dein neu erheiratetes Domizil zu genießen, war die Ehefrau nach wenigen Tagen schon langweilig? Es wartete Arbeit auf mich. Meine Ehefrau ist toll. Mhm. Seit wann bist du zurück? Schon seit vorgestern. Und hast du schon checken können, ob in der Wohnung irgendwas fehlt? Na, ich muss noch mal in Ruhe durch die Sachen gehen. Möglichst bald, bitte. Schluck Wein? Ja, warum nicht? Was sagt denn die Spurensicherung? Es gibt Fingerabdrücke, die nicht deine sind, in der Wohnung, nicht an der Leiche allerdings. Na, meine sind hoffentlich auch nicht dran. Vielleicht, weil du vorsichtig warst? Warum weist du mich dann ein? Ich weihe dich ein. Vielleicht bin ich ja besonders hinterhältig und leg dich aufs Kreuz. Das geht gar nicht. Wie ist es in dir ergangen? In der Zwischenzeit? Kinder? Ja, eins. Wie alt? Es sitzt und spricht. Schon in der Pubertät? Paul wird 18. Das, ach so, alt schon. Ja. So schön. Also das ist echt eine ziemlich fette Baustelle, die ich nicht gebrauchen kann, jetzt so kurz vor der Wahl. Du fragst gar nicht, wer der Vater ist? Vater? Ist es jetzt in der Sache irgendwie wichtig? Also, darf ich nochmal anfassen? Unglaublich, wirklich, du bist es. Gut gehalten. Also, jetzt, in meiner Wohnung gab es einen Mord. Das muss alles so geräuschlos wie möglich aufgeklärt werden. Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Wenn ich für irgendjemand ein faules Ei bin, ein Typ mit Problemen, ein Fleck auf der Weste, dann bin ich sofort weg. Man, du weißt doch schon, wie es bei der HSS war. Entweder man ist der Musterschüler oder hat richtig mächtige Verbündete. Mhm. Ja, ja, wir beide haben alles richtig gemacht. Andreas, wir müssten diesen Leo finden, von dem die Zeugin spricht. Wenn er nicht ein totales Hirngespinst ist. Ich weiß, wer Leo ist. Er ist ein guter Bekannter. so ein guter Bekannter, einer von den Spezies? Keiner von denen, nee. Nicht von den Wichtigen. Aber ich kann ihn nicht einfach so ans Messer liefern. Auch nicht, wenn er ein Mörder ist. Das glaube ich eben nicht. Er ist bloß ein Trottel. Und lass mich das lieber selbst rausfinden. Nachname, Adresse? Ist es sicher nicht die Frau gewesen, die hier die Zeugin? Sie selbst eher nicht, aber irgendetwas stimmt mit der auch nicht. Vielleicht war es ein Lockvogel? Eine Falle. Für wen denn? Ja, Leo hat bloß eine Leiche auf dem Teppich vorgefunden, statt einer nackten Frau im Bett, für die er Frühstück holen war. Was wollte er in deiner Wohnung? Okay, er darf die Wohnung nutzen. Ja. Er hat einen Schlüssel, seit ich mit Greta zusammen bin. Und es kommt vor, dass er manchmal durchhängt. Und dann er geht halt in Clubs und testet aus, wie Frauen es finden, in einer Wohnung abgeschleppt zu werden, die danach aussieht, dass man es echt zu was gebracht hat im Leben. Ach was. Ja, so ist es. Schönes Märchen. Du kennst Larissa Groth, stimmt's? Nein. Vielleicht kannst du dich nicht an ihren Namen erinnern, aber du hast sie gevögelt oder sonst was mit ihr gemacht? Und dann hast du sie überredet, einen Leo zu erfinden, weil du, während deine frisch Angetraute in die Flitterwochenverlängerung geht, die Finger nicht von ihr lassen konntest. Und dann ist zufällig noch eine Frau aufgetaucht, der du das Herz gebrochen hast. Und da waren es zu viele in der Wohnung. Und da hast du die eine mal kurz erwürgt. Sie wurde erwürgt? Ja, oder erstochen. Erschossen, vergiftet, egal. Also erwürgt. Ich war's nicht. Es gab nur einen Notruf wegen der Leiche von Larissa Groth. Warum hat Leo nicht angerufen? Weil das nicht mehr nötig war. Er hat die Polizei noch ankommen sehen. Oder du? Bitte, Michaela, du kennst mich doch. Ja, ich kenne dich. Greta ist Ehefrau Nummer 3, wenn ich richtig gezählt habe. Macht eine pro geschlechtsreifen Lebensjahrzehnt. Du hast mich. Ich kombiniere nur. Du bist nun mal, wie du bist. Larissa Groth eiert rum, wenn sie sagen soll, ob sie deine Stimme erkennt. Und, ja, wie soll ich sagen, ich persönlich würde behaupten, ich erkenne diese Stimme unter Tausenden. Aber sicherlich bin ich emotional vorbelastet. Was habe ich dir denn getan, Füchschen? Nichts. Aber du kannst was tun. Ich brauche alle Daten zu Leo und ein Foto. Ich habe keins. Habt ihr eine Phantombildzeichnung? Zugegeben, ja. Kann ich sie sehen? Bitte. Das ist er. Also, so ungefähr jedenfalls. Kann ich das haben? Warum? Dann bringe ich ihn dazu, dass er zu dir kommt. Ich könnte da sein. Sicher. Aber so ungefähr kommt es schon hin. Ich spiele Ihnen nur zum Vergleich mal den nächsten vor. Schneeverwehungen am nächsten Wochenende in New Orleans. Sie wollten mir doch einen zum Vergleich vorspielen. Ja? Was sagen Sie? Aber das ist er doch wieder. Nein, das ist ein anderer. Dann ist er halt sehr ähnlich. Der könnte es jedenfalls genauso gut gewesen sein. Mhm. Warum macht sie das? Und der? Schneeverwehungen am nächsten Wochenende in New Orleans. Es könnten alle drei gewesen sein. Keine Präferenz für einen der drei? Nein. Gut, nehme ich mal so zu Protokoll. Sie können jetzt zum Phantombildzeichner. Wir brauchen ein Bild von Leo. Sie glauben mir doch, dass ich da nicht drin verwickelt bin. Würden Sie sich überhaupt selbst glauben? Ja, es klingt verrückt. Zugegeben. Können Sie ein paar Tage bei jemandem unterkommen, dem Sie vertrauen? Warum? Nun, wenn es Leo war, der mit dem späteren Opfer in die Wohnung zurückkam, dann weiß er, dass es eine Zeugin gibt. Und wie sie heißt. Ich rufe meinen Ex-Freund Tom an. Bei dem kann ich wohnen. Dann notieren Sie mir hier mal, wie ich Sie in den kommenden Tagen erreichen kann und wo. Das mit den Fußfesseln hat man Ihnen erklärt? Ja. Und Sie sind sich ganz sicher, dass Sie Andreas Herder nicht kennen? Ja. In der Sonne war es doch schöner. Siehst du das auch so? Das waren nicht meine Flitterwochen. Das war Dienst, war das. Sag das bloß nicht. Es gibt Ärger. Eine Dienstwagenaffäre kann ich nicht auch noch gebrauchen. Wohin? Büro. Ich muss ja auch irgendwann mal wieder was arbeiten. Sag mal, hat sich die Polizei schon bei dir gemeldet? Was? Wieso? Ja, eine Frau ist ermordet worden. In meiner alten Wohnung. Ach. Es soll sogar eine Zeugin geben. Aha. Aber was sollte die Polizei davon mit mir wollen? Routine. Ich muss da angeben, wer einen Schlüssel hat. Das waren leider viele. Ich kann mich kaum an alle erinnern. Ja, vor Greta war ich ja etwas wahllos, ne? Das weißt du ja. Ach. Ich komm nicht ganz mit. Wer war alles in der Wohnung? Wer? Naja, auf jeden Fall ein Bekannter von mir. Heißt Leo. Hat er ab und zu gepennt, wenn er in München um die Häuser gezogen ist. Nie gehört von ihm. Nie. Naja. Jedenfalls seine Eroberung lag nackt in meinem Bett, als nebenan diese Frau abgemurkst wurde. Und er? Er war kurz weg. Im Gegensatz zu der hier. Mann, ey, was will die denn schon wieder? Ja. Da lässt man dich einmal aus einem Club mit einem Typen mitgehen. Ich will nicht mehr leben, Tom. Hey, ich biete dir Schutz und Logis. Alles wird gut. Konzentrier dich auf die Dinge, die du beeinflussen kannst. Ach, fuck. Das ist doch schon besser. Siehst du, ich versuche bloß, dich aufzumuntern. Darfst du das eigentlich? Was, duschen? Na, mit der Fußfessel. Die Dinger sind wasserdicht. Ob man sich in einem Menschen wirklich so täuschen kann? Du bist arglos. Ich mochte ihn. Nee, du magst ihn immer noch. Ich muss ihn finden. Bist du irre? Du darfst dich hier nicht einen Millimeter wegbewegen. Gib mir mal das Handtuch. Danke. Sag mal, könntest du nicht für mich los? Wohin denn? In den Club. Versuchen, was über ihn rauszufinden. Frag nach ihm. Er ist eventuell ein Mörder, Larissa? Konzentrier dich auf die Dinge, die du beeinflussen kannst. Das war doch dein Spruch. Du, ich meinte dich damit. Nicht mich. Und dann beeinflusse ich eben dich? Ach bitte, Tom. Vielleicht hängt mein Leben davon ab. Wo ist Leo? Hat er sich immer noch nicht gemeldet? Nein. Hattest du Kontakt? Sein Handy ist aus. Der Handyvertrag läuft auf deinen Namen. Ach so. Ja. Ah, Mist. Das ist so ein Gefallen, den ich ihm getan habe. Also ich weiß, wie das aussieht, aber... Willst du mich eigentlich verarschen? Wann genau hast du das letzte Mal mit ihm gesprochen? Das war direkt am Sonntagnachmittag. Also er kam nach Uttingen und wirklich, der hatte sich total verknallt in diese Frau. Ja? Der war fertig. Sie ist ihm in die Arme gelaufen und als er in die Wohnung kommt, Schock. Der kann nicht glauben, dass sie es war und warum sie das getan haben sollte. Bring ihn her. Ende der Durchsage. Ich lasse dich sonst überwachen. Hast du noch den Termin beim Friseur oder geht's gleich weiter zur Staatskanzlei? Nee, den habe ich verpasst. Ich brauche morgen 9, also gleich ins Büro, bitte. Du telefonierst mit mir über diese Sache in Anwesenheit anderer? Wann denn sonst? Hey, das ist bloß mein Fahrer. Ich habe nur auf den Autofahrten Ruhe für solche Telefonate. Die Presse schaut auch schon mit den Hufen. Für solche Telefonate? Du bist einer der ranghöchsten Idioten, die ich kenne. Komm. Sag mir, wo ich sie finde. Wen? Die Zeugin. Halt dich fern von ihr. Ach komm schon, Michaela. Du weißt doch, die geliebte Hierarchie. Die Info ist nicht bis zu mir durchgesickert in die untersten Etagen. Du, wenn das alles vorbei ist, lass ich mir was einfallen für dich. Wag's nicht mal. Da ist auf jeden Fall mehr für dich drin. Also karrieretechnisch. Das ist Bestechung. Jetzt hör doch auf mit dem Quatsch. Schick mir Leo. Und zwar gestern. Oder ich lass dich am besten gleich festnehmen. Nicht bloß überwachen. Ich genieße eine gewisse Immunität. Ist mir doch scheißegal. Jetzt mach's nicht so spannend, Tom. Hast du ihn gefunden? Erstmal war es so eher so, dass man mich gefunden hat. Was schon beunruhigend genug war. Leo? Nein. Jemand, der sich als ein Freund von einem Freund ausgegeben hat. Ha? Wer war das? Klassisches Gesicht, einigermaßen groß, Schleimscheitel? Nein. Der Clubbesitzer selbst. Er hat mich direkt in sein Büro geschleppt, als ich nach Leo gefragt habe und mir da eine Nachricht von einem Freund übermittelt. Dieser Leo hat dich jedenfalls in eine Wohnung abgeschleppt, die nicht seine war, sagt der Typ. Das ist eine ganz kranke Nummer. Larissa. Leo ist nicht krank. Der war ganz lieb. Ich kann mich doch immer auf meine Intuition verlassen. Ich bin gar nicht so arglos. Der sucht nach dir. So viel wissen wir jetzt. Und was machst du? Servierst dich ihm auch noch auf dem Silbertablett. Oh. Ist doch wahnsinnig intuitiv. Jetzt bist aber fies. Ich bin besorgt, aber ich habe... eine Telefonnummer. Oh, Leos? Danke, Tom. Danke. Her damit. Der heißt wahrscheinlich nicht mal so. Ruf da nicht an. Du, ich unterdrück meine Nummer, okay? Aber ich muss mit ihm sprechen. Vielleicht will er dein Handy orten. Grüß Gott, Andi. Michaela, das geht nicht, dass du mir im Kloster Banz auflauerst. Weißt du, wer hier alles rumspringt? Ich kenne sicher noch den einen oder anderen. Wäre doch lustig. Ich sagte, das muss geräuschlos laufen. Bitte! Na dann, komm. Komm, wir gehen ein paar Schritte. Oh, Mann! Tief im Wald, nur ich und du. Der Herrgott drückt ein Auge zu. So, pass auf, der Sitzungskalender ist randvoll. Ich habe genau 3 Sekunden. Es tut mir echt leid, das sagen zu müssen, aber es ist irgendwie rührend, dich so zu sehen. Hast du schon mal über Therapie nachgedacht? Das hier ist viel besser. Jetzt komm, komm, hack dich mal ein. In diesem Fall haben sich ein paar Merkwürdigkeiten aufgetan. Darüber sollten wir ein bisschen plaudern. Ja, okay. Was ist es? Du kennst das Opfer ganz sicher nicht. Natürlich nicht. Sie war eine kleine Internetberühmtheit. Aha. So ein YouTube-Star? Mhm. Naja, da gibt's doch viele. Diese hier hatte über 1 Million Abonnenten. Aha. Meine Internet-Experten sagen, oder habe versucht, deinen Tagesplan zu recherchieren. Wo What? Du wann hin musstest, welche Sitzung mit deiner Anwesenheit es gab, wann sämtliche Dienstreisen anstanden nach Brüssel, Berlin und so weiter. Das kann ich mir wirklich nicht erklären. In deiner Wohnung wurde eine Frau ermordet, die sich eine ganze Weile lang davor regelmäßig für deine Terminplanung interessiert hat. Ich hoffe, du verstehst, warum ich herkommen musste. Ja, ja, natürlich. Bei uns ist immer noch kein Leo aufgetaucht. Es gibt ihn gar nicht. Und Larissa Groth hat eine Fantasiezeichnung anfertigen lassen, die bisher nur du bestätigt hast. Obendrein tut sie so, als könnte sie deine Stimme nicht von anderen unterscheiden. Der Idiot. Pass auf, gib mir eine letzte Chance. Bist du mies drauf, Leo? Bin ich das? Ist doch gut geworden. Finde ich auch. Kann mich nur gerade nicht richtig freuen. Kann man schon drin übernachten? Du kannst mal deine Kumpel fragen. Hä? Ihr könnt eine Party hier oben machen, wenn ihr es nicht auseinandernehmt, ne? Egal wann? Ganz egal. Aber unter Hotel stellen sich die Leute schon was anderes vor. Das weißt du, Leo, oder? Ich würde es anders nennen. Das ist doch erst der Anfang. Wenn ich die Genehmigung bekomme, dann baue ich noch viele weitere. Dann wird es ein richtiges Hotel mit lauter Häusern in den Bäumen und Leitern. Okay. Und wer soll das buchen? Träumer, Aussteiger, Städter, die genervt sind. Hier, Nummer unbekannt. Oh, das ist sie vielleicht. Wer? Dein Ernst? Ja. Rufen dich noch mehr Leute über mein Handy an als dieser andere Typ? Jetzt gib mal Nein, Ja? Kannst du mir irgendwie deine Unschuld beweisen? Larissa, wie schön. Aber ich war nicht mal in der Wohnung. Du bist gar nicht in U-Haft? Nein. Was haben die denn gesagt? Mich hat keiner befragt. Warum? Hat mich noch keiner eingeladen. Du, ich musste zum Phantombildzeichner, die suchen nach dir. Ich weiß, ich habe das Bild gesehen. Wie das denn? Du hast mich viel hübscher gemacht, als ich bin. Das stimmt doch gar nicht. Das ist so verdammt süß. Ich vermisse dich. Ist da jemand bei dir? Das ist der Regen. Ich würde gern da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Da würde ich gern erstmal diese Leiche loswerden. Wir haben nichts damit zu tun. Okay, du traust mir nicht mehr. Wie kriege ich das wieder hin? Ich war doch nur etwas länger weg. Ja, so kann man das auch sagen. In der Zeit, wo du weg warst, hast du mal eben noch schnell eine Frau umgebracht. Das war ich nicht, versprochen. Ich war bloß der Typ auf der Straße mit deinem Frühstück. Der, von dem du davongelaufen bist und dessen Herz seitdem gebrochen ist. Warum gehst du nicht einfach zur Polizei? Ich warte eher, bis die mich fragen. Ja, und da wunderst du dich, dass ich dir nicht traue? Hast du diese Frau vielleicht umgebracht? Nein! Aber woher soll ich das wissen? Ich komme vom Einkaufen, treffe dich aufgelöst auf der Straße. Du rennst ohne Erklärung davon und rufst mit unterdrückter Nummer an. Oh Mann, Leo. Weißt du, ich habe kein Interesse an Gewalttaten. Es war jemand in der Wohnung, der einen Schlüssel hatte und du hattest einen Schlüssel. Ich gebe dir mein Wort. Etwas Brutaleres als Brötchen aufschlitzen wollte ich wirklich nicht tun. Es klopft an. Ich muss da mal schnell ran, ja? Okay. Ich hoffe wirklich, dass wir uns bald sehen. Ruf mich wieder an, ja? Diese Nummer. Ja, okay. Bis bald, Leo. Ja, tschüss, tschüss. Ja? Du bewegst jetzt sofort deinen Hintern vom Baum und kommst her. Sonst schicke ich dir den ganzen Reitertrupp Rosenheim auf den Hals. Du hast gesagt, du schützt mich. Das geht nicht. Du musst dahin. Was soll ich sagen? Der Deal war doch, dass es nicht rauskommen darf. Dann ist das eben so. Ich war es wirklich nicht. Ich war beim Bäcker. Du erzählst genau, wie es gewesen ist. Die wollen einfach nur sehen, dass du existierst. Und was, wenn die fragen, in was für einer Beziehung wir zueinander stehen? Okay, komm nach Udding. Ich bestell die Kommissarin hierher. Vielleicht ist es doch besser, ich bin dabei. Wie du denkst, Papa. Lass das! Das sind doch keine Geranien. Nicht? Das sind Begonien. Gib her, ich schenk sie Frau Haubitz. Haubitz schenk ich sie. Jetzt willst du mich kränken. Hier ist das, was ich dir noch schulde, ist hier. Wovon redest du? Von den 20.000. Die bringst du in einem Umschlag an? Ich zahl sie für dich ein, wenn du möchtest, zahl ich sie ein. Wie kommt es, dass du plötzlich deine Schulden bezahlen kannst? Willst du das Geld nicht? Man wird sich ja wohl noch wundern dürfen. Gib die Blumen her, ich kauf deine Geranien. Nein, die Haubitz kriegt keine Blumen. Ich muss jetzt los, muss ich. Die lachsfarbenen Geranien mag ich am liebsten, aber das sagte ich ja schon. Und? Bist du jetzt schlauer? Ich finde ihn wirklich süß. Der war's nicht. Sicher. Macht Liebe blind und taub? Jeder beschissene Mann in der Stadt hört sich an wie der Typ, der im Nebenzimmer diese Frau getötet hat, Tom. Ich hab echt drauf geachtet. Es gibt überhaupt keine Unterschiede. Wie meinst du das? Ja, ich kann nicht sagen, wer da geredet hat. Ja, aber du hörst doch gut, oder? Oh, blöde Frage. Also, wenn du jetzt die Augen zumachst und ich rede, dann hörst du nicht Tom, sondern irgendeinen Mann? Ich höre Tom. Ich weiß ja, dass du's bist. Kann das sein, dass du irgendein Problem hast, von dem du gar nichts weißt? Ich hab grad eine Menge Probleme, du Witzbold. Schon aufgefallen? Grüß Gott. Der erste richtig warme Tag heute, oder? Ist jemand da? Und Sie sind? Bekannter vom Chef. Leo Singer. Ach, alles wieder in Ordnung. Sie sind eingeweiht? Berufskrankheit. Ich bin der Chauffeur. Ah, um ehrlich zu sein, in Ordnung ist relativ. Leo, was machst du denn hier? Andi hat mich herzitiert. Und mich die Kommissarin. Ich bin diese scheiß Fußfessel endlich los. Schön für dich. Vermutlich eher schlecht für mich. Ich hab dich vermisst. Ich noch viel mehr. Entschuldigen Sie, wie unhöflich. Ich bin Larissa Groth. Und Sie sind? Bloß auf dem Sprung. Auf dem Sprung, schon weg. Ist das ein Dienstwagen? Ja. Ach, Sie fahren für Andreas Herder? Ja. Wollen Sie mit den Geranien auf dem Autodach losfahren? Nein. Danke. Dann lassen Sie sich von uns nicht aufhalten. Ist der immer so einsilbig? Weiß nicht. Aufhalten ist das richtige Stichwort. Wer ist das? Die Kommissarin. Leo Singer? Schuldig. Was? Bloß Spaß. Sehr witzig. Ja, ich bin Leo. Michaela Fuchs. Frau Groth, kennen Sie Jens Lessing? Der Mann, der gerade mit dem Auto weg ist? Der Fahrer? Er wollte ziemlich schnell los. Haben Sie irgendwas bemerkt, als er mit Ihnen gesprochen hat? Nein. Sie machen mich fertig. Ach, was denn? Ich soll Ihnen ständig sagen, ob ich irgendwen erkenne und wenn ich Nein sage, dann nervt Sie. Mich nervt nichts. Ich würde nur gern endlich mal den richtigen Kandidaten finden und ich dachte, ich hätte eine Zeugin. Ja, dann taugt die eben nichts. Der ist schon ziemlich speziell. Das meine ich auch, zweifelsfrei. Also? Macht's ihr euch über mich lustig? Ich hab dich verteidigt, dachte ich. Ich brauche eine Minute Auszeit. Es reicht echt mal. Ich habe keine Fußfesseln mehr, ich bin raus. Ich habe einfach nur total unfreiwillig mitgehört. Wenn es egal ist, dass ich Zeugin war, vergessen Sie es doch einfach. Ich war bloß so idiotisch, meine Bürgerpflicht zu tun. Wollen Sie ihr nicht hinterher? Nicht nötig. Sie vielleicht? Ja schon, aber ich dachte, Sie wollen mich verhaften. Es gab Leute in der Bäckerei, die Sie identifizieren konnten, auch wenn das Phantombild geschönt war. Herder hat mich angerufen und gesagt, wir sollten uns hier zu dritt treffen. Ja. Und? Wo ist der denn eigentlich? Bestimmt im Haus. Ich habe noch nicht geklingelt. Gut, dann gehen wir mal rein. Übrigens, sind Sie unter dem Namen Leopold Singer überhaupt irgendwo gemeldet? Das ist eine lange Geschichte und muss an anderer Stelle erzählt werden. Oh, da muss ich kurz ran. Ich bin dann hinten am Steg bei Larissa, wenn mich jemand sucht. Alles klar. Ja, gibt's was Neues? Hey. Hey. Es hat was, sich unter extremen Bedingungen kennenzulernen, findest du nicht? So. Meinst du, das schweißt zusammen? Ja, womit ich nicht meine, dass ich nicht gern nochmal mit dir in den Club gehen würde. Von vorne anfangen, ganz unschuldig. Das ist alles sowas von nicht mehr unschuldig. Also, warum so bockig? Blöd, Mann. Hey, au. Hey, du kannst mich doch nicht einfach ins Wasser schubsen. Wieso ist doch dein Element? Pinguin. Er ist mein Vater. Bitte? Es wäre schön, wenn du es für dich behältst. Mir ist es auch im Prinzip egal, aber... Du meinst der Herder? Der Herder ist dein Vater? Meine Mutter hat von seiner Familie Geld bekommen. Bis zu meinem 18. Sie war ziemlich jung, als er sie geschwängert hat. Das sollte seine Karriere nicht belasten. Das ist ja unfassbar. Zu katholisch für eine Abtreibung. Ach, gut. Was gut? Na, dass es dich trotzdem gibt. Mit 19 habe ich ihn ausfindig gemacht. Mit reichlich krimineller Energie. Wir haben uns ganz gut verstanden. Vielleicht, weil ich ihn nicht habe auflaufen lassen und weil wir uns ja, irgendwie was zu sagen haben. Bloß ohne, dass er sich je bekannt hat. Das ist schon ein ziemliches Arschloch, oder? Ich sehe das mal so und mal so. Komm, lass uns reingehen. Ausgerechnet die. Familiensekretariat Groth, hallo? Es geht um den Mord. Ja, woher wissen Sie denn das? Sie haben Jens nicht gehört. Wie bitte? Er war den ganzen Tag bei mir. Verstehen Sie, was ich sagen will? Wer war bei Ihnen? Mein Sohn. Ich hab doch gar nicht... Er ist ein guter Junge. Er macht sowas nicht. Heute hat er mir die richtigen Blumen mitgebracht. Blumen? Geranien? Was hat er Ihnen genau gesagt, Frau Lessing? Wir haben Geld, Frau Groth. Wir sehen uns später zum vereinbarten Termin. Dann klären wir diese unerfreuliche Sache auch gleich. Wo ist Ihr Sohn jetzt? Kommen Sie und wir regeln das. Keine Polizei. Scheiße. Was denn? Ich weiß, wer die Frau in Herders Wohnung umgebracht hat. Aber nur, weil der gedacht hat, dass ich weiß, wer es war. Wir müssen sofort zu ihr. Sofort! Also auf die Erklärung bin ich gespannt. Das fehlende Puzzleteil in diesem Stück heißt Phonagnosie. Bitte? Larissa kann Stimmen nicht unterscheiden. Das ist dir selbst nie aufgefallen. Aber mir irgendwann. Als sie mich über ihren Bekannten im Club kontaktiert haben, wusste ich das bloß noch nicht. Du hast was? Ich hab das für Leo gemacht, Michael. Also, tut mir leid, wenn ich dir in den Rücken gefallen bin. Ich hätte es mir denken können. Das nehme ich auf mich. ich wollte Larissa unbedingt wiedersehen. Also jetzt zurück zu dem fehlenden Puzzleteil? Phonagnosie. Das ist so ähnlich wie bei Leuten, die Gesichter nicht auseinanderhalten können. Wenn Stimmen nicht sehr alt oder sehr jung sind, hört Larissa keinen Unterschied. Außer zwischen Mann und Frau. Da kann sie unterscheiden. Jeder klingt wie der Mörder, hat sie gesagt. Da habe ich recherchiert, ob das vielleicht ein Trauma oder sowas sein kann. Aber es hat eben mit diesem Phänomen zu tun. Eine Menge Leute wissen bis ins Erwachsenenalter nicht, dass sie das haben. Jedenfalls hat mich Tom Körner heute angerufen und mir davon erzählt. Das bin übrigens ich. Ah ja, freut mich. Danke für Ihre Mithilfe. Jens Lessing wusste, es gab eine Zeugin. Was deiner Unvorsichtigkeit zu verdanken war, Herder. Ja, du musstest das auf den Fahrten mit Lessing unbedingt rausposaunen. Nur wusste er nicht, wie diese Zeugin hieß. Ja, aber du musst zugeben, Füchschen, dass es ein wirklich dummer Zufall war. Es gab noch einen weiteren dummen Zufall. Lessing hat Larissa letzte Woche einen Tag vor dem Mord beauftragt. Wozu beauftragt? Ein paar Angelegenheiten mit seiner Mutter zu klären. Sie unterstützt Angehörige von schwierigen Angehörigen. Dass aber ausgerechnet sie die Ohrenzeugin des Mordes ist, wurde ihm erst heute klar. Weswegen er auch kaum mehr als Bitte und Danke gesagt hat und schneller weg war, als wir alle gucken konnten. Entschuldige, ich stehe immer noch auf dem Schlauch. Kannst du mir bitte weiterhelfen? Oder Olszewski und Jens Lessing hatten eine Affäre. Aha. War sie denn vergeben? Nein, aber er. Na, das hätte ich doch gewusst. An wen? An seine Mutter. Ödipussy. Da denkt man kennt jemanden. Unterhält man sich nicht auf so langen Autofahrten miteinander? Ja, schon. Also, wohl zu wenig. Er ließ Oder im Glauben, er sei verheiratet und sie sei seine Geliebte. Es war nicht dein Terminplan, den sie versucht hat rauszukriegen. Verstehe. Sie ist ihm so nah gekommen, dass er befürchten musste, seine Mutter bekommt das mit. Für einen Mann mit einem ausgewachsenen Ödipus-Komplex, der finanziell abhängig ist von seiner Mutter. Von seinem Gehalt kann er doch gut leben. Er hatte Schulden. Nicht unerhebliche. Der? Nee, woher denn? Ja, hätte er da nicht besser seine Mutter umgebracht. Andi. Ganz ehrlich. Sorry. Die Frage lag mir auch gerade auf der Zunge. Jedenfalls waren wir Jens Lessing schon auf der Spur. Aber letztendlich hat ihn seine Frau Mama ungewollt bei Larissa verpfiffen. Ist irgendwie tragisch. Wo ist die junge Dame denn? Die junge Dame ist hier. Können wir gehen? Es geht jetzt alles seinen bürokratischen Gang, ja. Dann komm, Leo. Also, wenn du nicht nett mit ihr umgehst, dann finde ich dich. Er ist bestimmt ganz lieb zu mir, Tom. Die Ohrenzeugin. Kriminalhörspiel von Anja Herrenbrück. Mit Katharina Leonore Göbel, Ole Lagerbusch, Leonard Scheicher, Steffen Groth, Susanne Wolf, Robert Frank, Ursula Werner, David Wittmann, Florian Lukas und Heike Warmuth. Komposition, Ton und Technik Jean-Boris Simczak, Studio P4. Regie Anja Herrenbrück. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.